Urok 21, upražnjenje 1, stranica 115. Die Halle. Die Hallen. Der Langlauf. Der Löwe. Die Löwen. Das Mittagessen. Der Olympiasieger. Die Olympiasieger. Der Sieg. Die Siege. Das Springen. Der Titel. Die Titel. Das Training. Die Trainings. Der Weltmeister. Die Weltmeister. Die Weltmeisterschaften. Einnehmen. Nahm ein. Eingenommen. Gehören. Gewinnen. Gewann. Gewonnen. Kämpfen. Springen. Sprang. Gesprungen. Gemütlich. Glücklich. Herrlich. Jeder. Jede. Jedes. Fantastisch. Unbeschreiblich. Wieder. Ein belegtes Brot. Gold erkämpfen. Über heute und morgen sprechen. Jeden Tag. Über sich selbst hinauswachsen. Wuchs hinaus, hinausgewachsen. Mit 19 Jahren. Der 15 Kilometer Langlauf. Die nordische Kombination. Bei Olympia. Die Olympischen Winterspiele. Guter Stimmung sein. Die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken. Die UdSSR.